diese Spieltechniken wird uns nun eine Meisterin ihres Fachs auf der Veena der indischen Laute präsentieren. Veena E. Gayatri wurde 1959 als Tochter der Veena-Spielerin Samantha Kamala Aswatthama geboren. Als Wunderkind begann sie bereits im Alter von 6 Jahren ihre musikalische Karriere. Heute widmet sich Veena Gayatri als Botschafterin dieses schwierigen Instrumentes mit besonderem Augenmerk der spirituellen Bedeutung der Veena wegen ihrer strukturellen Ähnlichkeiten zur menschlichen Anatomie und dem Rückenmark. Nach diesem Verständnis ist der Körper in 3 Zentren, den Mulasthanas, eingeteilt, Svargam, Matyam und Pattalam, wie auch die Veena 3 Oktaven umfasst, Mandaram, Matyam und Dharam. Hörten wir die Virtuosin E. Gayatri auf der indischen Laute mit der Tyagaraja-Komposition Nagomomo. Die CD wurde beim indischen Label T-Series Super Cassettes Industries Limited veröffentlicht. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Mathematiker, Computerexperten und Musikwissenschaftler sich der genaueren Betrachtung der Muchanas angenommen und für das Notenmaterial der Ragas innerhalb einer Oktav, Saptak, Typisierungen nachweisen können. Mit Methoden der modularen Arithmetik können die Muchanas und die sich daraus ableitenden Ragaskalen sehr einfach ermittelt werden. Auch für den Mathematiklaien steht eine 12x12er Matrix Muchana Transform Matrix MTM zur Verfügung, mit der sich die Muchanas eines Ragas sehr schnell berechnen lassen. Auf der Basis der 7 Hauptnoten, den Swaras, dem melodischen Grundmaterial eines Ragas, werden die Muchanas in 14 sequentielle Ordnungsmuster gefasst. Die erste Muchana Uttaramantra bildet folgende Sequenz: 4-3-2-4-4-3-2. Neben dieser Organisationsform Satchakrama existiert eine zweite Hauptform, Madhyamakrama. So gliedert sich die achte Muchana Sauviri wie folgt: 4-3-4-2-4-3-2. Neben diesen beiden Hauptformen Satchakrama und Madhyamakrama existieren auch Klassifizierungen der Muchanas für Sonderfälle, wie das Weglassen von bestimmten Noten, Satavatana. Ein Hinzufügen von ein oder zwei Noten zu den 7 Hauptnoten wird als Satarana Swaras bezeichnet. Vergleichbar den Übergängen zwischen den Jahreszeiten können damit in der Melodieform eines Ragas emotionale Wechsel zum Ausdruck gebracht werden. Weitere Ausprägungen wie Gandhara Krama aus dem frühen Werk Tatilam finden sich in dem späteren Natyasastra von Bharatamuni nicht mehr wieder. Das System der Muchanas ist die umfassendste Quelle, neue Ragas zu entdecken. Der Begriff der Harmonie in der indischen Klassik versteht sich als eine Art Sinfonie der Straße, dem melodischen Terrain eines Ragas. Wie alle Straßen führen sie in die Welt hinaus. Man kann auf ihnen aber auch wieder zurückkehren. So bewegen wir uns mit Hilfe der Muchanas durch eine Ragaskala zyklisch in der aufsteigenden und absteigenden Form. In ihrem ruhenden Zustand des Unbewussten verharren die Muchanas still, bis sie uns durch einen reinen Geist den Weg zu neuen Ragas und ihrem Platz innerhalb der universellen Familie von Ragaskalen öffnen. Ein ähnlicher Zustand, wie er sich uns durch Meditationspraxis offenbaren kann. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Muchanas mit mathematischen und computergestützten Modellen hilft uns im rationalen Sinne, die Komplexität der Muchanas zu entzerren und das kompositorische, gestalterische Potenzial für Ragaskalen zu begreifen. Mit dem Klangbild des südindischen Ragas Malayamarutam, einem Sechston-Raga in der aufsteigenden und absteigenden Skala, beschließen wir heute unsere Sendung. Der Ragam Malayamarutam erweckt in seiner meditativen Stimmung den Morgen. Er gehört zu den Chanya-Ragas als eine Abwandlung von Chakravaham, dem 16. der 72 Hauptragas im Lakata-System. Der klassische Prototyp von Malayamarutam ist der Tyagaraja-Kriti Manasa Etulo, bereits in älteren Produktionen von Hindi-Filmen anzutreffen. Kein geringerer als der Violinist M.S. Gopalakrishnan präsentiert er uns die subtile Ausführung der Mochanas in dieser Komposition, in einem Siebner-Beat mit drei Zeiteinheiten, Rupak Thala. M.S. Gopalakrishnan wird begleitet von seiner Tochter Samantha M. Narmada. Die Aufnahme stammt aus der CD Masterpiece 13 M.S. Gopalakrishnan Volume 2. Thank you.